WDR 3 Hörspiel. Mit Dominik Josic. Herzlich willkommen zum Hörspiel hier in WDR 3. Wir wärmen uns dieses Wochenende so ein bisschen auf für die Fußball-WM, die ja am Donnerstag beginnt. Und ich sage wir, weil sich nicht nur die Spieler vorbereiten müssen, sondern auch wir Journalisten, also diejenigen, die hier von Deutschland aus ihre Analysen anfertigen werden und natürlich erst recht die Kollegen, die live aus Russland berichten sollen. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, zu beneiden sind ja die Reporter vor Ort nicht unbedingt, denn ja, fast jeder, der vor dem Bildschirm zu Hause sitzt, weiß naturgemäß immer alles besser. Und vor allem dürfen die Reporter auch nicht zu parteiisch sein. Dieses typische Schwarz-Rot-Geil bleibt dann doch den Fans hier zu Hause überlassen. Einmal Fußballreporter zu sein, ist trotzdem immer noch der Traum von vielen fußballbegeisterten Menschen. Und es ist auch der Traum von Rami Hamse. Er möchte seinen großen Idolen Bela Reti, Steffen Simon und Marcel Reif irgendwann mal nachfolgen und selber einmal Kommentator werden. Ja, und da fängt man am besten mal als Praktikant an und schaut den erfahrenen Kollegen über die Schulter. Ob das am Ende was bringt, lassen Sie sich überraschen. Die Erde bebt, unter meinen Füßen bebt die Erde. Die Leute sind beschwingt, sie sind voller Ekstase. Es geht jetzt los. Es ist unglaublich, welche Szenen sich hier abspielen. Wenn es einen Gott gibt, dann sollte man ihm danken dafür, dass er dieses Stadion hier in Gelsenkirchen aufgebaut hat. Dass er all diese Menschen, diese kleinen Schäfchen hierher gebracht hat, damit sie diese friedfertige, unglaublich bereichernde Stimmung erzeugen. Oh Gott! Ich bin dir dankbar. Und jetzt schenk uns einen tollen Tag. Schenk uns einen Tag, den wir in Erinnerung behalten. Denn wir sind beim Fußball. Und was gibt es Schöneres als Fußball? Es tut mir leid, falls meine Freundin gerade hinhört. Fußball, das ist doch mal das Geilste der Welt, oder nicht? Jawohl. Ladies and Gentlemen. Rock'n'Roll. Wie abgezockt, wie cool. War es sehr gut heute. Noch nie hätte ein Tor einem Spiel so gut getan wie heute hier. Dafür ist der Begriff Nassmachen erfunden worden. How to speak Fußball. Ein Praktikant will zur WM. Von Gerrit Bohms und Rami Hamse. So, und jetzt lasst uns über Fußball reden. Knock, knock. Rami Hamse, hallo. Bela Reti, hallo. Läuft gut? Läuft. Ja. Super. Ja. Ich erlaube mir übrigens den im Fußball unüblichen, das Siezen. Ja. Sabine, erlaubst du mir, dass ich sie sieze? Sollen wir eigentlich sie oder du zueinander sagen? Ich habe jetzt, ich sage auch gerne sie wieder. Ja, ich sag ja. Gerne sie. Ja, machen wir das. Es geht um dich und deine Kollegen. Ja. Wieso duze ich dich jetzt plötzlich und die anderen habe ich alle gesiezt? Das weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, eher dein Problem als mein Problem. Ja, ja. Nein, also. Wäre das jetzt schlimm, wenn ich dich sieze? Dann würde ich mich, glaube ich, 15 Jahre älter fühlen. Okay. Also grundsätzlich finde ich du und der Kollegen vollkommen in Ordnung. Ja, ich glaube, du bist knapp 5-6 Jahre nur älter. Als du? Ja. Ja. Ich sehe älter aus, aber ich habe die Zukunft noch vor mir. Ja. Du bist ja schon. Du hast alles, du. An was du für eine Zukunft hast. Ja. Das geht ja. Was man hört, so hoch. Du hast schon von mir gehört, ne? Jede Menge. Jede Menge, ja. Das sollte ja, glaube ich, in Mainz schon passieren, ne? Der Mann, den sie Rami nannten. Ein Anhänger des Faszinosums Fußball. Ein Fan voller Leidenschaft für den heiligen Rasen, für das menschliche Drama in zwei Akten. Alles, was Rami Hamse darüber weiß, verdankt er dem Fernsehen, dem Radio und dem Printwesen. Er will seine Weisheit mit der Welt teilen und zieht aus, ein unvergleichlicher Fußballparleur zu werden. Denn er hat einen Traum. Er möchte als Kommentator zur Weltmeisterschaft. Folgen wir ihm, wie er bei den Koryphäen der Fußballberichterstattung diesen Sprachautomaten, die wir so sehr lieben und hassen können, in die Leere geht. Hören wir sein galantes Changieren zwischen den Rollen. Mal Praktikant, mal Kollege, mal Kritiker, mal Freund. Aber immer ganz nah dran am Mikrofon. Wird er seinen Traum verwirklichen können? Dieser Weg wird kein leichter sein. Drum lasset das Spiel nun beginnen. Für Sie, Für dich da draußen am Radio, an den Multimedia-Geräten, am Mobiltelefon. Rami Hamse. Mittendrin, statt nur dabei. Ich befinde mich jetzt hier im Stadion von Borussia Mönchengladbach und bei mir ist heute Steffen Simon. Sie sind WDR-Sportchef und Sie kommentieren unter anderem auch Fußball, nicht nur Fußball. Warum eigentlich Fußball? Fußball ist das Leben in 90 Minuten. Fußball ist Emotion pur. Fußball ist ein wunderbares Spiel, das Spiel von uns Deutschen, das wir lieben und verstehen wie kein anderes und das uns auch eint wie kein anderes. Da tauchen sie das erste Mal in Deutschlands Strafraum auf und schon klingelt. Steffen Simon von der ARD. Aber das hat der Hamse ja schon gesagt. Ich kann in jede Kneipe in diesem Land gehen und lass irgendeinen klugen Satz über irgendeinen Club oder die Nationalmannschaft fallen. Ich kriege garantiert von irgendjemandem eine Replik und bin in einem Gespräch. Also der Fußball eint uns über kulturelle, gesellschaftliche Übereinkommensgrenzen hinweg und Menschen kommen zusammen, wie es leider Gottes kaum noch eine andere Institution schafft. Warum kommentieren Sie Fußball? Weil ich glaube, dass ich das ganz okay kann und mir sehr viele andere Dinge, die ich berufsmäßig machen könnte, da jetzt nicht mehr einfallen. Sie haben eine Chance, ein Tor zu machen, aber Sie haben letztendlich überhaupt keine Chance. Marcel Reif, Sky. Genau, ja, keiner mag ihn, Reif. Die Bayern-Sau, Reif. Das hat sich so ergeben und irgendwann mal meinte jemand, Dieter Körten war das, beim ZDF, mach das doch. Und dann habe ich mich breitschlagen lassen, wirklich, wollte es nicht, aber dann habe ich mich breitschlagen lassen. Und mittlerweile kann ich nichts anderes. Aber Sie waren schon immer fußballaffin, entnehme ich Ihrer Autobiografie. Ja, aber ich habe selber Fußball gespielt und fand Fußball immer den Sport, den es zu begleiten gilt. Entweder aktiv oder dann passiv. Und dann habe ich ziemlich Glück gehabt, weil ich kann, glaube ich, länger drüber reden, als dass ich hätte spielen können. Sind Sie ein Fußballliebhaber? Ein großer Liebhaber und Romantiker, ja. Sind Sie Fußballexperte? Ich bin Fußballexperte für das Volk. Und der Ball überlegt sich's erstmal und dann dreht er sich noch und sagt, komm, ich hab's verdient, ich rolle rein. Bela Riti vom ZDF, ein Mann von großer Erfahrung. WM-Finale, EM-Finale, Champions League-Finale und. Das heißt, ich verstehe, sagen wir mal, ausreichend viel von dieser Sportart, um es in meinem Job so zu verpacken, dass es den Leuten auch verständlich ist. Also ist ja auch nicht unsere Aufgabe, ein Taktikseminar abzuhalten mit abkippenden Sechsen und hängenden falschen Neunern und sonstigen. Also sind alles neue Begriffe für alte Dinge, die es immer schon gab. Also sagen wir so, wenn ich einen Lehrgang jetzt abhalten müsste über Fußballtaktik, bin ich kein Experte. Wenn ich jetzt ein Vermittler bin eines Fußballspiels mit seinen Stärken und Schwächen einer Mannschaft, mit den Besonderheiten einer Mannschaft, dann ja. Also da würde ich schon differenzieren. Das ist meine Heimat heute Nachmittag. Ja. Schön, da geht einem doch das Herz auf, oder? Den Samstagnachmittag so verbringen zu dürfen? Also, ich finde es großartig. Die historische Partie ist zu Ende. Und das Schönste ist, das deutsche Endspiel hat gehalten, was es versprochen hat. Sabine Töpperwien, WDR-Radio, die Stimme der beliebten Bundesliga-Konferenz. Haben Sie auch, sind Sie Fan einer Mannschaft? Ja. Dürfen Sie sein, aber dann nicht kommentieren? Ja, na klar, ich bin ja von Kindesbeinen an Fußballfan. Damals wusste ich ja noch gar nicht, dass das jemals mein Beruf wird. Und dementsprechend bin ich natürlich Fan, klar, logisch. Aber das hat nichts damit zu tun. In dem Moment, wo ich das Mikro in die Hand nehme, ist das alles ausgeblendet. Aber von wem sind Sie denn Fan? Das ist ein Thema für die Couch, privat. Aha. Aha. Also es kommt schon vor, dass Sie Ihre Lieblingsmannschaft auch kommentieren. Das kommt auch schon vor, ja. Aber ganz ehrlich, sagst du, es fällt keinem auf, ganz im Gegenteil. Weil dann ist man wahrscheinlich eher noch ein Tick kritischer als umgekehrt. Unsere repräsentative Umfrage unter Fans ergibt, dass du der beliebteste bist. Wie viele habt ihr gefragt? Ach, einige. Ja. So einige. Ja. Aber den Schuh ziehst du dir nicht an, zu sagen, ich bin beliebt. Naja, ich ziehe ihn mir an. Wenn du ihn mir anziehst, dann nehme ich ihn. Ja, der passt dir. Dann nehme ich ihn, ja. Es fühlt sich ganz gut an im Moment. Robben, legt ihn nochmal quer. Gomez! Warum schießt er den nicht direkt? Weiß ich nicht. Will da nochmal kurz mit dem Hund raus? Wolf-Christoph Hus von Sky. Der Picasso unter Hamses Mentoren. trotzdem bin ich weit davon entfernt, davon auszugehen, dass die Leute sich alle freuen, wenn ich zu ihnen ins Wohnzimmer trete und zu ihnen spreche. Also es gibt mit Sicherheit auch ein paar, da müsstest du vielleicht noch ein bisschen schärfer recherchieren, die das nicht so mögen. Aber das gehört mit dazu, das liegt in der Natur der Sache. Ja, also es gibt Kollegen, die gelten als nörglerhaft zum Beispiel. Ja. Und das ist etwas, das wird mit deinem Namen nie in Verbindung war. Jemand, der nörgelt, sondern du bist eher für die Leute, glaube ich, der Typ, der Fußball lebt und liebt mit jeder Faser seines Körpers, das zu jedem Moment zeigt. Und das macht, glaube ich, diese Authentizität aus. Sind das Ansprüche an dich selbst, die du hast, zu sagen, ich liebe Fußball und ich zeige das? Ja, ich gehe eigentlich jetzt nicht mit irgendwelchen Ansprüchen oder mit irgendwelchen Leitsätzen in Spiele rein. Ich setze mich da hin und gucke mir das an. Und manchmal packt mich ein Spiel oder häufig packt mich ein Spiel und ab und zu packt mich ein Spiel auch nicht, aber ich gehe immer gerne hin. In diesem Moment stehen die Zuschauer wie ein 12. Mann hinter ihrer Mannschaft, wie eine Wand. Was sind die Grundregeln, wenn man über Fußball spricht? Gibt es da welche? Oder haben Sie persönliche Grundregeln? Es ist sehr hilfreich, wenn man dieses Spiel liebt. Wenn man es wirklich mit großer Leidenschaft selber gespielt hat und auch selbst stets verfolgt hat. Also diese emotionale Nähe, die braucht man dazu. Und gleichzeitig, das ist die große Kunst, muss man sich auch einen Abstand wahren. Dieses Spiel steht unter gewissen Vorzeichen und es wurde viel geredet vor dem Spiel. Vieles ist richtig, vieles ist aber auch falsch. Im Endeffekt ist das vollkommen irrelevant, denn die Wahrheit liegt, wie wir alle wissen, immer auf dem Platz. Also ich denke, zum Ersten muss man einfach Fachwissen haben. Zum Zweiten muss man eine Leidenschaft haben, um sich auch ein bisschen darzustellen. Man muss aufblühen in großen Kulissen und nicht dann gerade schüchtern werden. Und zum Vierten muss man eben dann auch bereit sein, gerade im Radio, wo man ja jede Sekunde redet, mutig zu sein, sich festzulegen, auch mit Kritik zu leben. Weil man ist eine öffentliche Person. Also ich glaube, es sind ganz, ganz viele Komponenten, die da zusammenkommen. Es ist nicht nur das Schildern, ob der Ball gerade rechts oder links ist. Jetzt nochmal, der Mann mit den orangenen Schuhen passt nach vorne. Der andere Spieler mit den grünen Schuhen versucht nochmal zurückzustecken. Aber da kommt wieder der orange Spieler, da der blaue Spieler und da der andere Spieler. Und ja, Tor, nein, doch nicht. Stimme ist wichtig, Sprachmelodie, Sprechausbildung. Und eine gewisse präsente Prosa, nenne ich das mal. Ein literarisches Grundzeug, also was hat noch keinem geschadet. Das stirbt ein bisschen aus. Mal ein paar richtig gute Bücher lesen, mit guten Autoren, mit Menschen, die gut formulieren können. Auch mal ein bisschen ein Feuilleton sich mal angucken. Also einfach, das ist kein auswendig Lernen von Texten, sondern das schafft ein Sprachbewusstsein. Wie ich vorhin sagte, Sie müssten das ja direkt auf der Stelle abrufen. Sie können es nicht durchstreichen und noch ein schöneres Wort finden, sondern dieses Wort muss schnell da sein. Und dieses Gerüst können Sie, glaube ich, nur dann erreichen, wenn Sie mit der Sprache sich beschäftigen und im normalen Leben auch versuchen, so zu reden, dass es druckreif ist und nicht so beliebig. Die Strickmuster der Angriffe sind so antiquiert wie die auf Omas Pullovern. Die Taktik ist nicht mal 0815, sie ist sogar 0816. Man merkt den Leuten an, dass sie irgendwie mit den Gedanken woanders sind. Sie verstecken sich. Sie verstecken sich wie hinter japanischen Kabuki-Masken, wie Frauen hinter Burkas. Wenn sie dieses Kick and Rush aus der spieltaktischen Mottenkiste rausholen, dann kommen Motten raus, die zerfressen dann die eigenen Trikots und dann sind sie nackt und dann frieren sie. Das können sie einfach nicht zulassen. Da bin ich mir sicher. Kümmern sich erstmal richtig um Fußball, also richtig Spaß dran haben. Richtig Spaß und sich Mühe geben, die Dinge. Es gibt Handwerkszeug. Also Fußballkommentar besteht aus selbstverständlich aus gottgegebenem, überbordendem Talent, aber das tun sie mal weg. Also was es geht, ist Kompetenz, also Ahnung, Fachwissen und B ist es Sprache. Das finde ich. Wenn sie das haben, dann eine Stimme haben, der man zumindest nicht davonläuft, sondern die man sich anhören kann. Ja. So. Und danach auf geht's. Dann haben sie es schon geschafft. Liebe Zuschauer, wir sind hier und heute Zeugen eines atemberaubenden Schauspiels. Die Moleküle verbinden sich, die Elemente verschmelzen zu einem Gemälde ungeahnter Spielkunst. Das Chaos wird besiegt und die Schönheit der Choreografie wird sichtbar. Wir alle werden sterben, aber der Fußball bleibt. Er ist mehr als ein Realitätsmodell. Er ist mehr als Brot und Spiele. Hier im Theater der Träume werden Fußballer zu Künstlern, Zuschauer zu Akteuren und der Ball zur Welt, die wir in unseren Herzen tragen. Rami Hamse, ich liebe euch. Alle. Das ist halt eine Sache, die muss man lernen. Auf den Punkt zu kommen, nicht zu viel zu sprechen. Weil dann fängst du an und erhebst dich über das Spiel. Das Spiel macht die Musik. Du kannst nebenher ein bisschen Geige spielen oder kannst ab und zu mal auf die Pauke hauen. Aber die Melodie kommt vom Ensemble auf den Platz. Das fordert eine gewisse Demut und das fordert ein gewisses Maß auch an Rücksichtnahme. Und es fordert natürlich auch ein gewisses Maß an rhetorischen Fähigkeiten, im richtigen Moment das Richtige zu sagen. Hamburg ist der Hamburg der Osten. Und jetzt kommen wir zusammen, ganz laut. Grundsätzlich verstehen Sie sich als Dienstleister für den Zuschauer, verstehen Sie sich als Teil des Unterhaltungsbetriebs, wie ist Ihre Berufsauffassung? Das haben Sie schon ganz gut geschildert, der Frage. Also erstens ist es Dienstleistung und ich soll einen Mehrwert schaffen, das ist der Job. Wenn Menschen können gucken, das ist Fernsehen, die sehen das Spiel. Aber wenn ich dann noch unterhaltsam informiere, informativ unterhalte, dann macht das die Sache vielleicht noch besser. Das gelingt manchmal besser, manchmal weniger. Aber das ist so mein Job. Fußball ist die schönste Form der Unterhaltung überhaupt. Von daher kann ich den Unterton bei Unterhaltungsindustrie gar nicht nachvollziehen. Das ist, Sie sehen das gar nicht als Vorwurf, Teil der Unterhaltungsindustrie zu sein? Überhaupt nicht. Das ist die schönste Form der Unterhaltung. Also ich kenne keine bessere Fernsehunterhaltung als ein Fußballspiel gucken. Es sei denn, es ist ein schlechtes Fußballspiel. Dann lieber nicht. Der Fußball ist in den letzten Jahren sehr stark emotionalisiert worden. Das ist ja ein richtiger, wichtiger, großer gesellschaftlicher Faktor. Früher gab es ja richtige Feiertage, wenn Europacup war. Da wurde irgendwie aus Dnipropetrovsk oder aus Lissabon, da krisselte es. Und der Reporter hat sich angehört, er sei in der Telefonzelle. Es war große, weite Welt. Inzwischen ist das mitten in der Gesellschaft angekommen. Dieses Event, das ist ja nicht mehr nur Sport, es ist ein großes Event. Insofern unterliegt man möglicherweise der Versuchung, nicht nur ein Medium zu sein, sondern selbst sich zum Ereignis zu machen als Journalist. Und das mag jetzt daran liegen, dass ich vielleicht ein bisschen älter bin, halte ich nicht für den richtigen Weg, aber für möglicherweise unvermeidlich in der heutigen Szenerie. Musst du das Produkt Fußball gut verkaufen? Oder kannst du auch sagen, was für ein Drecks-Scheiß-Spiel, sie hätten gar nicht einschalten müssen? Also wenn ich jetzt dazu neigen würde, so zu einem Spiel zu sagen, es ist ein Drecks-Scheiß-Spiel, dann glaube ich, wäre ich fehl am Platze. Aber es gibt doch Drecks- und Scheißspiele. Natürlich gibt es Drecks- und Scheißspiele. Nur ich muss es halt dann anders verkaufen. Und muss dann im Spiel und aus der Situation heraus Worte finden, die das Spiel so beschreiben, dass man keinem zu nahe tritt und keinen beleidigt. Und zum Beispiel, dieses Spiel wird nicht gerade in die Fußballgeschichte eingehen. Zum Beispiel. Das ist gut. Du bist auf einem sehr guten Weg. Ah ja, danke. Ja, sowas in der Art. Ja, ja. Fußball insgesamt, sage ich mal, ist Entertainment. Und wenn Sie das so definieren wollen, dann gehören wir, sage ich jetzt mal so, ja, zu dem Bereich irgendwie mit dazu. Wobei wir uns natürlich als seriöse Journalisten sehen und nicht als Entertainer. Weil wir machen jetzt hier nicht schickimicki. Sie hören mir ja zu, dann werden Sie das merken. Wir versuchen natürlich durch lebendige Reportagen kurzweilig zu unterhalten, aber mit sachlichen Informationen. Ist halt eine Mischung. Kann man sagen, emotionaler Journalismus, gibt's das? Würden wir beide jetzt mal neu kreieren, finde ich gut. Okay, danke. Der Fußballjournalismus unterscheidet sich von allen journalistischen Sparten in einem ganz wesentlichen Punkt. Er ist ganz eng verbunden mit Emotionen. Ich sende aus einem Ort extremer Emotionalität heraus, so ein Stadion wie heute Gladbach, 50.000 hochemotionalisierte Menschen. Ja, ich bin also in einem ganz emotionalen Umfeld. Daraus sende ich und ich sende in ein stark emotionalisiertes Umfeld hinein, weil es sind immer Fans, die das hören. Ja, die sich dafür interessieren. Der harte Fußballkern besteht aus Menschen, die selber diese Leidenschaft verspüren und die an objektiver Wahrheit gar nicht interessiert sind. Das heißt, die Frage, bist du Journalist oder Entertainer, erübrigt sich? Nein, überhaupt nicht. Also ich sehe mich eher als Journalist als Entertainer. Aber der Fußball bringt es mit sich, dass man durchaus unterhaltsame Komponente mit reinbringen kann in die Begleitmusik zu den Fußballspielen. Ein Tor! Ein Tor! Ja! Ja! 1-0! Mönchengladbach. Vierte Spielminute. Ich weiß gar nicht, warum ich mich so freue. Denn ich bin nicht parteiisch. Ich bin nicht parteiisch. Ja, nett. Es ist ein völlig anderer Ansatz. Sehr, sehr emotional. Sehr subjektiv, aus dem eigenen Bauch sprechen. Sowas haben wir eigentlich gar nicht bisher. Insofern, ich würde es versuchen. Würden Sie sagen, das war mehr Radio oder hätte das von der Art, wie viele Wörter ich benutzen habe, auch im Fernsehen sein können? Das hätte auch im Fernsehen sein können. Ist ja generell so, dass man das Tor zwar schildert und in der Jubelphase sollte man da gar nicht viel sagen im Fernsehen, weil das nicht wahrgenommen wird, weil da gesprochen wird in Wohnzimmern. Da reden die über das Tor, die freuen sich, da ärgern sich. Wie arbeitest du an dir? Wie verbesserst du dich? Eigentlich gar nicht, also jetzt nicht wissentlich. Wie gesagt, ich gehe mit offenen Augen und offenen Ohren durchs Leben und guck beim Bäcker in die Bäckerblume und guck beim Apotheker in die Apothekenrundschau und guck beim Arzt ins Goldene Blatt. Also, und überall findet man so kleine Perlen, die ich dann automatisch speichere. Vielleicht ist das ist vielleicht das Gottgegebene in dem Moment, dass wenn mir was auffällt, ich es sofort abspeichern kann. Und je nachdem, wie gut, hast du ja auch nicht jeden Tag, in jedem Spiel da die gleich gute Form, aber ab und zu fällt dir dann einer vom Laster und dann haust du ihn raus. Ich weiß jetzt echt nicht mehr, was ich reden soll. Ich bin auch ein bisschen heiser, weil ich hier irgendwie die ganze Zeit laut rede mit Kopfstimme, aus der Brust irgendwelche Wörter rauspresse. Und es ist schon irgendwie hart gegen hier eine wirklich imposante Nordkurve in Mönchengladbach. Das sind Hardcore-Fans, das sind Fans, die ihre Mannschaft lieben, anzureden. Es ist wirklich toll. Es ist wirklich toll, hier dabei zu sein. Und ich wünschte, ich könnte jeden Tag dabei sein. Aber es gibt leider nicht jeden Tag Fußball. Im Endeffekt ist es aber auch gut, dass es nicht jeden Tag Fußball gibt, denn das wäre langweilig. Dann hätten wir Überdruss. Und es ist schön, Samstag, Mittwoch. Alle zwei Jahre Sommer, EM, WM. Das ist genau die Dosis Fußball, die ich brauche. Um so eine männlich markante Stimme wie du zu haben, zu bekommen, da hilft wohl viel Kaffee und viel Nikotin, was? Ja, naja, es schadet nicht, glaube ich. Wobei ich beides versuche, mir abzugewöhnen, was mir mit überschaubarem Erfolg gelingt. Nein, ich war glaube ich grundsätzlich so, dass der liebe Gott vor 37 Jahren gesagt hat, heute gebe ich mal einen aus und dann hat er meine Stimme unters Volk geschmissen. So. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Okay. Ich sage, es tut mir leid. Ja. Nein, muss nicht. Also, also ich hätte schon gerne was von dem Timbre, aber das kann man ja nicht vererben. Ja. Was die Champions League-Plätze betrifft, aber auch das heutige Spiel, ist der Drops noch lange nicht gelutscht. Der Deckel ist noch lange nicht auf dem Topf und Da Vinci ist mit der Mona Lisa noch lange nicht fertig. Richtfest wurde gefeiert, aber das Haus ist noch lange nicht fertig. Ja, das würde bei uns sehr stark kritisiert werden, diese Passage wegen der Floskeln. Ja. Also Drops ist gelutscht, Messe ist nicht gelesen. Da waren, glaube ich, innerhalb von 40 Sekunden, glaube ich, 5 No-Gos dabei. Ja, von der letzten Passage würde ich stark abraten beim angestrebten Berufsziel. Wann spricht man und wann spricht man lieber nicht? Also wenn handlungsintensive Passagen sind, da sollte man schweigen. Wenn Totentanz ist und wenn gar nichts passiert ist, sollten sie mehr sagen. In Situationen, wo es sich wirklich zuspitzt, glaube ich, redet man tendenziell mehr, weil es halt einfach mehr Play-by-Play ist. Also würde ich jetzt, glaube ich, für mich sagen. Ja, so 25., 30. Minute, 35. Minute, das Spiel plätschert, da gibst du dann auch als Kommentator ein bisschen Leine. Ich mache jetzt mal einfach so ein bisschen so wie früher Fernsehen, gar nicht groß rumerzählen, lustig sein wollen, Anekdoten, einfach nur ein bisschen ab und zu mal erzählen, was so passiert, so ein paar Spielernamen aufsagen und Halbzeit, mache ich später. Und dieser kleine Monitor ist praktisch das einzige Hilfsmittel, was wir haben, neben unseren Augen. Weil inzwischen ja doch viele auch parallel irgendwie Fernsehen gucken oder sonst was, haben wir das irgendwie vor ein paar Jahren mal eingeführt. weil Fußball ist so schnell geworden und da siehst du mit deinen zwei Augen gar nicht alles und zumal du eben auch so oft auf diese Uhren gucken musst. Und das ist aber wirklich die einzige Hilfe, die wir in Anspruch nehmen, um möglichst alles objektiv und richtig auch rüberzubringen. Ne? Weil unsere Hörer sollen sich ja darauf verlassen können, dass das auch alles stimmt, was sie von uns hören, obwohl sie das nicht selber sehen können. Ne? Ist ja witzig, sie machen Radio und gucken Fernsehen dabei. Aber nur, wenn mal was brenzlig war in der Zeitlupe. Der Schiedsrichter entscheidet auf Foul, aufgestützt von Kevin Prinz-Boateng, sagt er da. Und das kann ich nicht beurteilen, denn ich habe keine Zeitlupe hier vor mir. Ich bin nur ein einfacher Reporter mit einem Mikrofon in der Hand und ich kann Ihnen gar nichts erzählen. Fühlen Sie sich denn genötigt, auf die Bildregie zu reagieren? Also wenn Sie Großaufnahmen vom Trainer, vom Publikum, was auch immer sehen, wollen Sie darauf eingehen? Möglichst. Ist aber nicht immer möglich, aufgrund der modernen Schnitttechnik. Manchmal sind Trainer oder andere Angebote nur zwei Sekunden im Bild. Das heißt, sie können gar keinen Gedanken loswerden. Sie müssen schon eine Phase erwischen, wenn sie den Zwischenschnitt sehen und danach auf den Platz schauen, ob wirklich sich was tut. Und wenn sich nichts tut, kann man auf dem Zwischenschnitt eine Geschichte beginnen und auch zu Ende kriegen. Wenn der Spiel gerade eine dramatische Aktionsphase hat, dann müssen sie da können sie gar nicht eingehen auf den Schnitt, weil sie sonst eine entscheidende Szene vielleicht verpennen. Das heißt also, ich switche die ganze Zeit hin und her zwischen dem, was der Zuschauer sieht und dem, was auf dem Feld passiert. Der Unterschied ist der, dass ich hier nur einen Bildausschnitt habe im Fernsehen. Ich sehe nie alle 22 Spieler, ich sehe das Spiel ohne Ball nicht. Deshalb muss ich als Reporter auch viel auf dem Platz sein, um zu sehen, wie die sich taktisch bewegen. Das kann ich nur vom Fernsehbild kaum sehen. Was halten Sie von Psychologisierungen? Also ein Spieler schießt daneben, weil er mit dem Gedanken woanders ist, beim Vereinswechsel, war lange verletzt, sowas. Finde ich, sollte man sehr vorsichtig mit umgehen, weil wir können ja alle keine Gedanken lesen. Aber wir reden, wie uns der Mund gewachsen ist. Und dann rutscht das halt manchmal schon raus. Also das wird mir auch passieren. Oder wenn du eine Szene nicht hundertprozentig erkennst, dann versuchst du vielleicht auch durch so eine Orakelei oder durch so eine Philosophierung, dir selber über die Zeit zu helfen. Und der Hörer merkt das gar nicht. Aber rein objektiv, professionell finde ich es anders besser. Und Psychologisieren wird von den Zuschauern nicht gerne angenommen. Also die wollen eigentlich unsere seelischen Bewertungen wollen sie nicht hören. Die haben ihre eigenen. Und das ist oft ein Kritikpunkt. Wenn man so sich hineinversetzt in Gedanken, was will denn da das wissen? Und spekulativ und Gelaber. Ist Fußball vielleicht viel einfacher, als man denkt? Manchmal trifft man und manchmal nicht. Genau so, hoffentlich, ja. Genau so, ja. Ja. Klar. Das ist ja live gesprochenes Wort. Also jeder, der schreibt, kann seine Sätze korrigieren, die Formulierung umstellen, das noch ein bisschen schicker machen. Das ist hier, wenn wir zum Beispiel einen Fehler machen, das ist, habe ich mal genannt, Druckfehler live. Ne? Das ist dann passiert. Auch, dass man selbst von der Emotion mitgerissen wird und auch eben zum Interpretieren, nein, zum Überinterpretieren. Aber auch das gehört, finde ich, zum Service. Da sitzt ja auch ein Mensch, der da mit dem Zuschauer kommuniziert und nicht ein Sprachcomputer. Möglicherweise wird man auch mir, wenn man das sich genauer anschaut, irgendwelche Floskeln natürlich unterstellen können, nachweisen können. Aber Dinge, die immer wieder vorkommen und die so typische Fußballer-Formulierungen sind von Reportern, die habe ich nicht mehr so präsent, um ehrlich zu sein. Ja. Finden Sie, der Gefaulte darf einen Elfmeter schießen? Ja, klar. Weil? Damit man lustige Geschichten erzählen kann. Wie viel bereitet man vor? Wie viele Redewendungen oder was man vorhat zu sagen? Oder wie viel spontan? Ich bereite seit 25 Jahren, solange war ich inzwischen Bundesliga, immer einen DIN A4 Zettel vor, wo ich zu Hause so 2-3 Stunden mich mit dem Spiel freitags befasse. Und dann antizipiere ich die beiden Aufstellungen und mache mir ein paar Statistiken, schreibe ich mir auf. Und alles andere kommt bei mir aus der Situation, aus dem Bauch, aus dem Moment. Also ich persönlich schreibe mir keine einzige Redewendung oder sonstiges auf. Du hast für Messi nicht den Superlativ, sondern den Ejakulativ erfunden. Alte Spieler haben bei dir nicht ihren Zenit überschritten, sondern den Dispo-Kredit überzogen. Oh. Ronaldo kann kaum stehen vor lauter Cojones. Bei engen Räumen auf dem Feld sollte man eine zweite Kasse aufmachen. Ist sowas spontan oder vorbereitet? Vorbereiten kann man es ja nicht, weil also... Wie soll das gehen? Naja, du könntest dir sagen, also, okay, wenn mal die Räume eng sind, werde ich sagen, man sollte eine zweite Kasse aufmachen. Ja, aber dann Nee, also dann würde ich mich nicht am Spiel orientieren, sondern dann würde ich mich an anderen Dingen orientieren, weil es wird jetzt nicht in jedem Spiel eine zweite Kasse aufgemacht, aber es sind in jedem Spiel die Räume eng. Ich finde, man sollte eine Metapher nur einsetzen, wenn sie wirklich also ein Bild auch darstellen und was ausdrücken. Nur um la pour la, der Kunst wegen, der Fußball bietet genug Stoff und die Bilder bieten genug Dramen für sich allein, da brauchen wir es nicht nur zu befeuern. Aber das ist eine Geschmackssache. Also ich lebe, bilde mir ein, dass ich ein Stück weit von meiner Spontanität lebe und ab und zu kommen da mal solche Ergüsse dabei rum. Dann filmen sie Cristiano Ronaldo von hinten mit so einer Spider-Cam und der steht da wirklich wie John Wayne bei 12 Uhr mittags und du denkst dir, zieh Cowboy und dann fährt diese Kamera so außen rum und jeder denkt sich eigentlich in dem Moment, ich auch, boah, hat der Kerl dicke Eier. Jetzt kannst du aber natürlich auch nicht sagen, boah, hat der Kerl dicke Eier, weil das würde möglicherweise die guten Sitten ein Stück weit verletzen. Dann wirst du ein bisschen internationaler und dann kannst du es dem deutschen Publikum verkaufen, obwohl es genau das Gleiche sagt. Und wenn meine Oma dann sagt, was sind denn eigentlich Cojones? Dann könnte ich ausflippen vor Freude. Warum kann man eigentlich schlecht stehen mit Cojones? Bis hierhin lief's doch ganz gut. Der Mann, den Sie Rami nannten, zeigt vollen Einsatz und ist mit den Großmeistern des deutschen Fußballsportberichterstattertums per Du. Ein Gefühl von Augenhöhe und Vertrauen. Hanse spürt das Momentum und ist ganz nah dran am Aufstieg in die Belletage der Wortakrobatik. Dieser Weg wird steinig und schwer. Aber die Kunst des Kommentars liegt im Antizipieren. Und Hanse zieht seine Weisheit auch aus seiner Persistenz. Nicht mit vielen wird er sich einig sein. Er will die Halbgötter am Mikrofon vermenschlichen, durch Reibung Energie gewinnen, das 1-gegen-1 für sich entscheiden und seine eigene Haltung wahren. Oder erst mal finden. Patrick Herrmann mit dem Konter. Komm, Patrick, du kannst das. Komm. Und Ribéry, was macht er da? Er flankt nach innen. Was passiert jetzt? Ein neuer Anlauf. Jetzt wird es gelingen. Ich spüre es. Ein Tor wird fallen. Ich hab's doch gesagt, ein Tor wird fallen. Ich hab's doch gesagt, Leute, ich habe prophetische, hellseherische Fähigkeiten. Also, falls Sie sich gerade gewundert haben, wie diese Ekstase zu einer neutralen Berichterstattung passt, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust, denn ich werde geleitet von der Liebe zum Spiel und ich liebe es einfach, wenn Tore fallen. Und ich möchte jetzt bitte nicht auf die haarsträubenden Fehler, die die Hoffenheimer Abwehr fabriziert hat, eingehen, denn ohne diesen Fehler wäre es nie so früh zu einem 1-0 gekommen und ich liebe es einfach, wenn es 1-0 steht. 1-0 finde ich immer besser als 0-0. Ein nicht so ein journalistischer Ansatz des Kommentars, sondern ein rein emotionaler Ansatz. Man kann durchaus sagen, dass man sich über das 1-0 freut und dass die Abwehr von Hoffenheim trotzdem eine Katastrophe ist. Also das eine schließt das andere nicht aus. Aber ich habe da gern zugehört. Die Bayern machen ungewöhnlich viele Fehler. Wie schon vor dem ersten Schalker-Treffer patzt er entscheidend. Aus 2 Metern. Es sollte nicht der letzte Fehler bleiben. Wieder so ein Querschläger, das geht so nicht. Der Fehler des Franzosen Diaby. So ein Frankfurter Aussetzer, das gibt's doch nicht. Warum wird so sehr auf Fehler geschaut? Ich sage mal, ohne Fehler würden viele Spiele 0-0 ausgehen. Das ist ja nicht Sinn der Sache. Fehler gehören doch zum Spiel. Warum muss man da immer so drauf rumpiesacken? Es gibt inzwischen so einen allgemeinen Konsens, dass man von einem Kommentator erwartet, dass er einem bestimmte Dinge erklärt, dass er so ein Stück weit analysiert. Dazu gehört eine Fehleranalyse. Also das heißt, ich kann bei einem Torerfolg 2 Sichtweisen gelten lassen. Ich sehe es aus Sicht der erfolgreichen Mannschaft, ja? Flanke, Kopfball, Tor, Jubel, super. Oder aber ich nehme genau den anderen Blickwinkel ein und gucke, was ist bei der abwehrenden Mannschaft da gerade schiefgelaufen. Haben Sie schon mal den Spielern Arbeitsverweigerung vorgeworfen? Das kommt immer mal wieder vor. Das kann ich Ihnen jetzt konkret nicht vorwerfen. Das, glaube ich, habe ich noch nicht gemacht. Hoffentlich. Ich hoffe es dringend, dass ich es nicht gemacht habe. Aber mangelnden Einsatz, mangelndes Engagement, das schon, ja. Und das erlaube ich mir dann auch. Ein Grund, warum ich über meinen Heimatverein, meinen Lieblingsverein, ich bin Berliner und als Fan von Hertha BSC sozialisiert worden, warum ich über die nicht berichte. Ich kommentiere keine Hertha-Spiele. Das hat mit Journalismus nichts zu tun. Mhm. Da habe ich einen ganz klaren Hang zur Ungerechtigkeit. Ich habe das irgendwann mal in meiner Karriere begreifen müssen, dass das für mich nicht gut ist und für die armen Hertha-Spieler nicht gut ist, weil ich dabei auf Fehler emotional reagiere und eben nicht mit diesem journalistischen Abstand, dass ich dann anfange, diese Jungs ungespitzt in den Boden zu rammen und dabei tatsächlich die Distanz verliere. Also Sie haben mal in einem Interview gesagt, aus 120 Minuten wird ein Halbsatz rausgefischt, den finden Sie immer. Wir sind ja keine Maschinen, auf Kritik angesprochen. Mhm. Ne? Also dürfen das Fußballer nicht auch für sich in Anspruch nehmen? Also dürfen sie nicht auch in Anspruch nehmen, obwohl sie diesen Beruf professionell machen, dürfen sie nicht auch mal daneben schießen? Doch, doch. Aber es ist immer eine Frage der Form. Bilde mir ein, in mehr als 300 Live-Übertragungen niemanden persönlich attackiert zu haben. Also, und das ist das, was man gegenseitig ich auch verlange. Ich würde niemanden, unabhängig jetzt vom Fernsehen oder in meinem normalen Leben, einfach beleidigen, sondern ich würde ihm vielleicht sagen, das hast du verkehrt gemacht, aber nicht ins Persönliche gehen. Wenn man sowas sagt, den muss er machen. Ist das dann die eigene Meinung, die eigene Empörung oder spricht man da im Sinne des Zuhörers? Da spricht man im Sinne des Fußball-Sachverständigen, wie man glaubt, dass auch ein Trainer das hinterher bewertet, wie die Schussposition war. War es ein vermeintlich leichter Ball, ein schwieriger? Musste man sich drehen? Hatte man eine gute Sicht? Also man versucht aus der Objektivität heraus auch dem Hörer natürlich zu vermitteln, das war jetzt ganz schwierig oder oh, das war eigentlich leicht und da hat er eher versagt. Dann sage ich, den muss er machen. Ja? Das ist in jedem Beruf so. Es gibt einfache Sachen, das muss ich einfach hinkriegen. Wenn ich das nicht hinkriege, dann habe ich nicht generell, aber in dem Moment versagt, als jemand, der diesen Beruf ausübt. Und mit diesem Versagen muss man sich dann auseinandersetzen. Ja? In allererster Linie der Spieler. Aber es bringt dann auch nichts, wenn man umgekehrt nach so einer, oder in so einer Szene sagt, oh, der Arme. Also da ist ihm jetzt aber was passiert. Da wird es ihm aber nicht gut gehen, der Arme. Also sozusagen dann für ihn Partei ergreift und umgekehrt rein psychologisiert, sondern das ist einfach eine pure Feststellung, muss man machen, Feierabend. Da muss man, gibt auch manche Situationen, da muss man nicht drüber diskutieren. Das ist dann eben so. Das ist ja eigentlich totaler Humbug, weil Fußball ein Sport ist, den man mit dem Fuß betreibt. Das Spielgerät ist sehr schwer zu kontrollieren, im Gegensatz zum Handball. Und es ist nun mal in 8 von 10 Fällen so, dass er daneben schießt. Das heißt ja nicht, dass er faul ist oder dass er seine Millionen nicht verdient. Meine eigentliche Frage ist, also inwieweit gibt man auch die Teilnehmer des Sports dem medialen Abschuss frei? Naja, also medialer Abschuss ist schon sehr hoch gegriffen. Druck ist, jeder Mensch, der etwas öffentlich macht, geht davon aus oder muss davon ausgehen und muss sich mit dem Gedanken anfreuen, dass in der Öffentlichkeit Menschen zugucken. So ist das von der Definition her. Menschen, die zugucken, möchten, dass alles gelingt und alles toll ist. Und wenn es nicht gelingt, erlauben sich Menschen mit mehr oder weniger Sachverstand ein Urteil und eine Kritik, die manchmal über das angemessene Maß auch hinausgeht. Das sollte mir, wenn es geht, nicht passieren. Weil ich so viel Sachverstand haben muss, sonst kann ich diesen Job nicht machen, das Handwerkszeug, dass ich Dinge einschätzen kann. Aber gibt es nicht so eine Erwartungshaltung, die man auch an professionelle Spieler heranträgt, also dass die vieles besser können als Amateurspieler, besser können müssten und dass man sich dann so aufregt, wenn die es nicht machen? Doch, ja, klar. Also wenn jetzt einer den Ball weiter stoppt, als er schießt, dann kann ich das, glaube ich, auch so benennen. Dann ist das die natürlichste Sache zu sagen, absolut. Was hat denn der hier verloren? Ja, absolut. Also dann muss man sagen, was macht er eigentlich beruflich? Also auch das habe ich schon gemacht. Ohne dass es dann wirklich Probleme gibt. Und wenn es 5 Minuten später haut er den Ball oben in den Knick und dann sagst du, jetzt weiß er, was er beruflich macht. Spieler macht 3 Tore und wird nächste Woche wahnsinnig gefeiert als ein Riesentyp. Dann haut er 2-mal am leeren Tor vorbei, würden wir ihn in der gleichen Logik dann eine Woche später als den Volldeppen verdammen. Diese Fallhöhen sind extrem. Das ist beim Fußball wirklich extrem. Es liegt aber tatsächlich an der ganz allgemeinen Wahrnehmung. Es ist unglaublich schwer, da so einen, alleine schon so einen mittelfristigen Blick reinzukriegen. Aber dass es wirklich ihn beeinflusst, was ein Kommentator sagt, kann ich mir nicht vorstellen. Aber da müsstest du echt einen Spieler selbst fragen. Ich weiß, dass viele Spieler montags zuerst den Kicker aufschlagen und gucken, was sie für eine Note haben und sich fürchterlich darüber aufregen, wenn sie sich falsch beurteilt sehen. Und dann auch auf den Kollegen zugehen und sagen, was benotest du nur für eine Scheiße, du hast gar keine Ahnung. Aber das ist, also dass ich das so zu einer, weiß ich nicht, Psychose auswachsen würde, das kann ich mir nicht vorstellen. Okay, Sportpsychologen sagen was anderes. Ist es so? Ja. Ja. Ja, also, ich glaube, wenn, das ist ja, dieses, also, wenn das du wirklich jeden Tag liest, was du für ein mieser Kicker bist, dann beginnst du ein Stück weit an dir selbst zu zweifeln. Und wenn du es jedes Wochenende hörst, dass Kommentatoren von Fehleinkäufen und so, sowas meine ich nicht. Also Fehleinkauf ist Wahnsinn. Der schlechteste Mann auf dem Platz oder ja, sowas. Aber es gibt Kollegen, die machen das. Ja, das ist doch hart. Ja. Das ist doch hart. Da, aber das ist ja, also so Aussagen mit ultimativem Charakter. Ich versuche immer ein bisschen Platz zu lassen, weil ich nicht für mich in Anspruch nehme, die Wahrheit im Fußball zu kennen. Also dafür gibt es einfach zu viele Wahrheiten. Und jeder kann eine schlüssige Kausalkette geben, warum gerade er recht hat. Insofern, es ist aus der Emotion raus, passiert unglaublich viel. Man darf nicht alles so ernst nehmen. Es ist immer nur Fußball. Das ist schön, das gefällt mir, das ist Fußball. Beide Mannschaften geben sich mit einem Punkt nicht zufrieden. Beide wollen nach vorne spielen, beide wollen hier den Sieg. Beide könnten sagen, wir sind mit einem Punkt zufrieden, wir passen einfach quer hin und her. Aber nein, beide Mannschaften wollen den Sieg, beide wollen den Sieg. Beide wollen der Gewinner des Tages sein, der nicht nur die Gewinner der Herzen, sondern auch die numerisch-faktischen Gewinner. Das gefällt mir, Arbeitsmoral ist super heute. Keiner lässt sich gehen, keiner lässt die Schultern hängen, nein. Das ist keine Arbeitsverweigerung. Ich würde sagen, die Spieler haben ihre Millionen heute hier verdient. Thomas Müller, da drüben sieht der Podolski, Lukas Podolski. Und da ist das 2:0. Wieder ein wunderbarer Spielzug des deutschen Teams. Spiele der deutschen Nationalmannschaft, sind das Ausnahmefälle? Also wollen sie da parteiisch sein? Also will man da groß an der deutschen Mannschaft kritisieren oder will man sie feiern? Was macht man da? Die Haltung eines Fußballkommentators ist generell eine unparteiische und es verändert sich in dem Moment, wo Deutschland gegen den Rest der Welt spielt. Das ist bei der Nationalmannschaft so, das ist aber auch bei internationalen Wettbewerben so. Also wenn man Europa League oder Champions League kommentiert, dann wird man automatisch eine parteiische Haltung für das deutsche Team einnehmen. Das 17. WM-Finale läuft. Brasilien gegen Deutschland. Was ist schöner, mit Deutschland oder ohne Deutschland? Mit, ja klar. Kriegt man auch mehr auf die Ohren von den Zuschauern, aber es ist emotional eine andere Situation. Sind Sie da in dem Fall auch Patriot? Freuen Sie sich dann selber auch, dass Deutschland Weltmeister würde? Ja, ganz klar. Objektivität heißt ja nicht, dass man nicht ein bisschen parteiisch sein kann. Man kann sich für eine Mannschaft freuen und trotzdem deren Fehler oder deren negativen Punkte ansprechen. Aber am Ende des Tages würde ich mich sehr darüber freuen, wenn Deutschland Weltmeister wäre. Die Spezialität der Brasilianer, seit es Brasilianer gibt. Messi! Allah! Allah! Allah! Allah! Allah! Cuidado, Leo! Oh! Ich glaube, es ist in Deutschland einfach grundsätzlich so, dass im Vergleich zu den europäischen Kollegen weniger gesprochen wird. Weil wenn du dir die Italiener anguckst, die sitzen da zu dritt, zu viert, die Spanier auch. Südamerika brauchen wir nicht drüber zu reden, das ist fast Schauspielerei, das ist keine Ahnung, was die da machen. Das ist verbales Ballett mit 5 Mann und 2 noch hinter Tor und einer berichtet vom Vorhandstadion. Das ist einfach nicht, das ist nicht unsere Fußballkultur. Ja. Also bei uns geht es tatsächlich eher darum, dass einer so eine Draufsicht hat, emotional dabei ist, wenn es sein soll, vielleicht auch mal eine pfiffige Formulierung hat, aber ansonsten bitteschön uns auch nicht zu sehr überfrachtet mit dem, was er da erzählt. You are really seeing the most extraordinary finish here. It almost mirrors the final day. Es ist so, du lässt dich halt nicht anstecken von der Kurve. du willst einfach das Spiel sehen und irgendwie ist es so wie Fernsehen. Man sitzt da einfach, hat so kleine Männchen vor sich und guckt sich das Spiel an. Was soll ich denn hier jetzt hier 90 Minuten groß rumsingen und brüllen? Ich will doch Fußball gucken, so ist es. Wenn du dich nicht in so eine Form reinpressen lässt, sondern immer wieder unterschiedliche Perspektiven einnimmst, auf die Schiedsrichterperspektive, die Trainerperspektive, die Fanperspektive, also sowohl Heim- als auch Gastmannschaft, die Torhüterperspektive. Du kannst machen, was du willst. Es ist tatsächlich auch schwer, hätte ich nicht gedacht. Es ist schwer, das Spielgeschehen im Überblick zu behalten. Also ich bin so sehr damit beschäftigt, irgendwelche Sachen zu sagen, dass ich schon vergessen habe, was vor 5 Minuten war, erst recht vergessen habe, was vor 20 Minuten war. Mein Respekt vor den Kommentatoren. Mein Respekt. Bei allem Bullshit, den die manchmal reden. Ist ja, kann man ja mal so sagen. Wir sind ja alle Menschen. Menschen machen gute Sachen, Menschen machen schlechte Sachen. Und ich weiß nicht, ich hätte nicht gedacht, dass das zu schwer ist, da die ganze Zeit irgendwas, ne? Bla bla bla bla bla. Wenn man Kritik bekommt, ist das das Gleiche wie bei Fußballern. Das gehört nun mal dazu, zu der Berufsauffassung. Man muss diese Kritik ertragen können. Ja, das gehört natürlich mit dazu. Wir haben vorher schon gesagt, also dass man als Kommentator polarisiert, das gehört zum Berufsrisiko, macht aber auch die Faszination aus. Und Fans dürfen mal grundsätzlich alles. Und wenn ein Fan kritisiert, zumal wenn die eigene Mannschaft verloren hat, dann ist das in der Regel unter der Gürtellinie. Und das muss man abkönnen. Also wenn dir einer Vollspann zwischen die Beine tritt, der ist halt so. Der Klassiker ist doch, dass wenn jetzt heute im Gladbacher Strafraum Hoffenheimer fällt, dann wird jeder Gladbacher Fan sagen, das ist niemals ein Strafstoß, auch wenn es der klarste Elfmeter der Welt ist. Ja? Das heißt, es geht in dem Moment darum, dass ich die eigenen Gefühle, die ich habe, bestätigt sehen will. Das kann aber ein objektiver Berichterstatter überhaupt nicht, weil der sagt, das ist übrigens ein klarer Strafstoß, das will ich als Fan aber nicht hören. Also ich sende in ein stark emotionalisiertes Feld hinein. Und das führt dazu, dass man auf der Bleep-Pad-Skala nicht immer am Anschlag ist. Der Fan darf alles erstens, der Fan darf Fan sein und der kann so blind vor Liebe sein wie nur was. Das ist nicht nur sein gutes Recht, sondern das liegt in der Natur der Sache. Das ist aber nicht mein Job. Ich bin nicht Fan, sondern ich bin Kommentator. Wenn ich alleine mal ins Stadion gehe und gucke meinen Söhnen zu beim Kicken, glauben Sie mir, dann bin ich nicht Fan, dann bin ich Fanatiker. So. Und da will ich keine Kritik hören, aber auch gar keine, außer ich kritisiere. Das gehört, wie gesagt, mit dazu, weil der Fan von der Mannschaft, die dann gewonnen hat, sagt dir, dass du übrigens den Kommentar deines Lebens geliefert hast. Du wirst vom Zuschauer zu Hause genauso kritisiert wie jeder andere Spieler auch, ohne dass du die Wichtigkeit hast. Aber du sorgst halt ein bisschen für die Begleitmusik. Und wenn von den Spielern keiner schuld ist, dann ist im Zweifel entweder Schiedsrichter oder Kommentator schuld. Ich habe Leute gefragt und die sagen, dass sie häufig ihre Meinung ändern, dass sie auf eine Mannschaft einschlagen in den ersten Minuten, wenn sie nicht spielt. Und wenn sie nach der Halbzeit gut spielt, dann machen sie eine große Lobhudelei auf diese Mannschaft. Gut, wenn wir das jetzt ins Deutsche übersetzen und in ein Spektrum, das mir passt, dann sagen wir, ich lobe eine Mannschaft, wenn sie gut spielt und wenn sie nicht gut spielt, dann kritisiere ich sie. Und dass sich das ändert im Verlauf des Spiels, mag daran liegen, dass Fußballspiele mal so laufen, dass sie sich während des Spiels sich die Gewichte verlagern. Und mein Job ist es, diesen Dingen zu folgen. Also ich mache eine Mannschaft nicht besser, als sie sein kann, und ich mache eine Mannschaft nicht schlechter, als sie sein kann. Das ist auch gar nicht mein Job, ist auch gar nicht mein Bestreben. Insofern bin ich, und parteiisch, wenn Sie in München die Leute fragen, sagen die, ich sei ein Dortmund-Fan. Und wenn Sie in Dortmund fragen, sagen die, ich sei ein großer Bayern-Fan. Diese Erfahrung haben wir auch gemacht. Solange das so ist, können wir es dabei belassen, denn dann kann es ja nicht ganz falsch sein. Auch ich habe nicht nur gute Tage in An- und Abführung, auch ich habe immer mal wieder Situationen drin, wo ich es dann im Nachhinein selbst nicht glauben kann, was ich da erzähle. Aber das ist halt so. Insofern würde es, glaube ich, auch nicht funktionieren, wenn mir irgendein Chefredakteur sagen würde, pass mal auf, du musst dich ein bisschen zurücknehmen, du darfst nicht so laut sein, ich bin ja nicht in jedem Spiel laut. Oder wenn die sagen würden, du darfst... Wenn ich nicht mehr ich selbst sein könnte, glaube ich, würde ich den Beruf an den Nagel hängen. Das wäre sehr schade, aber es wäre dann so. Ich habe viel gelernt, liebe Zuhörer, von Marcel Reif, von Bela Reti, von Steffen Simon, von Wolf Christoph Fuß, von Sabine Töpperwien. Aber irgendwie bin ich auch nicht klüger geworden. Weil alle sagen, ich muss Ahnung von Fußball haben, und die habe ich ja. und dass ich alles auf meine Art machen soll. Einfach ich selbst bleiben soll. Und hier fängt das Problem an. Das Existenzielle. Wer bin ich eigentlich? Er ist der Mann, den Sie Rami nannten. Der letzte Stein ist aus dem Weg geräumt, das Tor weit aufgestoßen. Fußball-Deutschland, ach, Fußball-Welt, merke auf. Hier kommt der Neue im Geschäft, Rami Hamse, Fußball-Parleur. Manche taten ihn, manche liebten ihn, doch er gab sich für uns auf. Für Sie, für dich da draußen, am Radio, an den Multimedia-Geräten, am Mobiltelefon. Wir alle waren Zeugen des größten Sprachspektakels der Fußballgeschichte. Und Rami Hamse, Sprechergott, ist mittendrin, statt nur dabei. Ob es für eine WM reichen kann, wird die Zeit zeigen. Aber das Spiel des Lebens geht weiter. Und der Fußball ist um einen Romantiker reicher. Mach so, wie du es willst, und das ist dann gut so. Sie lassen auch mal ein Spiel so schön laufen. Sie halten auch mal die Klappe. Ich hab da gern zugehört. Ich will es versuchen. Du bist Teil einer unglaublich großen Sportsensation, die jetzt gerade vor sich geht. Was ist das? Auf den Rängen singen sie. Ole, ole. Rami Hamse, ole, ole. Ich fasse es nicht. Die Zuschauer skandieren meinen Namen. Oh mein Gott, das bringt mich jetzt hier. Das bringt mich aber durcheinander. Mein Körper gerät in Wallung. Ich spüre die Ekstase, für die ich angetreten bin. Liebe Zuhörer, ich glaube, ich lüge nicht, wenn ich sage, dass ich angekommen bin. Ich spüre die Liebe des Publikums. Sie durchdringt jede einzelne Zelle meines Körpers, jede Faser. Ein Zustand völliger Glückseligkeit. Mein Platz ist jetzt hier und den gebe ich so schnell nicht mehr her. Rami Hamse in der großen, weiten Kommentatoren-Fußballwelt. Das Kind in mir lacht, ein Traum wird wahr, der Vorhang schließt sich, aber das Drama ist noch lange nicht vorbei. Nein, es fängt jetzt erst richtig an. To Speak Fußball. Ein Praktikant will zur WM. Von Gerrit Bohms und Rami Hamse. Ich liebe euch, euch mit krausen Gedanken. Mit Wolf-Christoph Fuß, Marcel Reif, Bela Riti, Steffen Simon, Sabine Töpperwien und Rami Hamse. Starkem Kopf, den ihr verliert. Es sprach Jürgen Thormann. Ja, ich liebe euch. Technische Realisation Rike Wiebelitz und Jens-Peter Hammacher. Regie Gerrit Bums. Ich liebe euch. Was für ein Spaß, was für ein Spaß. Jetzt ist aber gut, Leo. Spaß. So. Redaktion Leslie Rosin. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2014.